Luschin erbleichte. »Was lügen Sie da zusammen?« schrie er ihn frech an. »Ja, und wie konnten Sie vom Fenster aus die Banknote erkennen? Sie haben es geträumt. Ausgerechnet Sie mit Ihren halbblinden Augen. Sie fantasieren ja.« »Nein, ich habe es nicht geträumt. Obwohl ich weit weg stand, habe ich alles gesehen. Und obgleich es vom Fenster aus tatsächlich schwer ist, einen Geldschein zu erkennen, wusste ich doch ganz genau, dass es ein 100-Rubelschein war. Denn als Sie Sofia Semjonowna den 10-Rubelschein gaben, das habe ich selbst gesehen, nahmen Sie gleichzeitig einen 100-Rubelschein vom Tisch. Das habe ich gesehen, weil ich in diesem Augenblick in der Nähe war. Und da mir dabei sofort ein bestimmter Gedanke durch den Sinn fuhr, wusste ich, dass Sie diesen Schein in der Hand hielten. Sie hatten ihn zusammengefaltet und hielten ihn die ganze Zeit in der Faust. Ich vergaß es später. Als Sie aber aufstanden, legten Sie den Schein aus der rechten Hand in die linke Hand und ließen ihn beinahe fallen. Da erinnerte ich mich wieder, weil mir wieder derselbe Gedanke durch den Sinn fuhr, nämlich, dass Sie ihr heimlich eine Wohltat erweisen wollten. Sie können sich vorstellen, wie ich nun beobachtete. Und da sah ich denn auch, wie es Ihnen glückte, ihn in Ihre Tasche zu stecken. Ich habe es gesehen, und ich bin bereit, es zu beeiden.« Lebesjetnikow geriet fast außer Atem. Von allen Seiten ertönten verschiedene Ausrufe, die meist Erstaunen ausdrückten. Aber in manchen kam auch ein drohender Ton durch. Alle drängten sich um Pjotr Petrowitsch. Katharina Iwanowna stürzte zu Lebesjetnikow. »Andrei Semjonowitsch, ich habe mich in Ihnen geirrt. Schützen Sie sie. Sie allein stehen auf Ihrer Seite. Sie ist eine Waise. Gott hat Sie gesandt. Andrei Semjonowitsch, mein Täubchen, Väterchen.« Und Katharina Iwanowna, die kaum wusste, was sie tat, warf sich vor ihm auf die Knie. »Blödes Zeug!« brüllte der bis zur Wut aufgebrachte Luschin. »Sie reden blödes Zeug, mein Herr! Ich vergaß es, erinnerte mich, vergaß es! Was soll das heißen? Ich soll ihr also den Schein absichtlich zugesteckt haben? Wozu? Zu welchem Zweck? Was habe ich mit dieser Person zu schaffen?« »Wozu? Das ist es ja, was ich nicht begreife. Aber es ist sicher, dass ich den wahren Sachverhalt berichte. Ich irre mich nicht, Sie niederträchtiger, verbrecherischer Mensch. Denn ich entsinne mich, dass mir schon damals diese Frage in den Sinn kam, und zwar, als ich Ihnen dankte und Ihnen die Hand drückte. Warum haben Sie ihr den Schein heimlich in die Tasche gesteckt? Das heißt, warum gerade heimlich? Doch nicht bloß aus dem Grund, weil Sie es von mir verbergen wollten, da Sie wissen, dass ich entgegengesetzter Ansicht bin und die private Wohltätigkeit, da sie keine radikale Wende herbeiführt, in Frage stelle.